Zum Neujahrstag nach dem Mondkalender richtete am 28. Januar der Präsident des Staates Palästina und Vorsitzende des Exekutivkomitees der palästinensischen Befreiungsorganisation Mahmoud Abbas ein Glückwunschtelegramm an den verehrten Marschall Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee. Darin betonte er, er sei stolz auf das feste historische freundschaftliche Bündnis zwischen den beiden Ländern und Völkern und versichere Genossen Kim Jong-un, diese Beziehungen künftig im Einklang mit der gemeinsamen Wohlfahrt und den gemeinsamen Interessen weiter zu verstärken und zu entwickeln. Er schätze hoch den Standpunkt der DVJK zur vollen unveränderlichen Unterstützung und Solidarität mit dem Kampf des palästinensischen Volkes für seine allen Rechte und die Schaffung eines unabhängigen Staates mit Ost-Al-Quds als Hauptstadt. Im Telegramm wünschte er Genossen Kim Jong-un von ganzem Herzen gute Gesundheit und Glück.